Let's pray. Aby vor împiedic. Father, we thank you that we can live our life with you. Vater, wir danken dir, dass wir unser Leben mit dir leben dürfen. That you have a purpose for us. Und dass du einen Zweck für uns hast. We were created. Dass wir geschaffen wurden. In your image. Zu deinem Bild. But we were also created in Christ Jesus. Und dass wir auch geschaffen wurden im Bild Jesu Christi. Unto good works. Zu guten Werken. Foreordained. Vorherbestimmt schon, that we should walk in them. Dass wir in diesen Werken gehen sollen. I pray that you bless these words today. Ich bitte dich, dass du die Worte heute Morgen segnest. In a mighty way. In einer sehr mächtigen Art und Weise. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte. Amen. Amen. I want to finish up our series on significance and acceptance. Ich möchte diese Serie beenden über die Bedeutung zu haben. It started when I was talking about who Jesus is. Und wir fingen damit an, wer ist Jesus? As our high priest. Unser Hohepriester. And how he can sympathize with our deepest issues. Und wie mitleiden kann, mitfühlen kann mit unseren tiefsten Nöten. And how Jesus was untouchable. Und wie Jesus auch unantastbar war. We use this word impeccable. Dieses Wort makellos. He was God in a man. Er war Gott im Menschen. For him to sin, und für ihn zu sündigen, would be like somebody putting pigeon doo-doo on a cracker and giving it to you to eat. Das wäre so, wenn jemand so Taubenmist auf einen Keks gibt und dann dir zu essen gibt. That's what sin was like for Christ. So war die Sünde für Christus. He was of another nature. Denn er war von einer anderen Natur. He was, if Jesus was not untouchable, wenn Jesus nicht unangreifbar gewesen with the sins wäre, that we wrestle with, also mit den Sünden, mit denen wir uns herumschlagen, the promises of God were not sure, und die Verheißungen Gottes nicht sicher wären, but Jesus could absolutely identify with our deepest issues, aber Jesus trotzdem mit unseren tiefsten Bedürfnissen sozusagen mitfühlen kann. He knew betrayal. Also kannte Verrat, disappointment, und Enttäuschung, rejection, Zurückweisung, humiliation, kannte Demütigung, torture, und Qual, disgrace, Herabwürdigung, lies, Lügen, character assassination. Wusste, wie man, also Rufschädigung. He knew this like no one in history knew this. Und kannte all diese Dinge so wie niemand andere in der Geschichte. He can sympathize with our deepest issues. Und so kann wirklich mitfühlen mit unseren tiefsten Nöten. He is our high priest. Ist unser Hohepriester. And those two issues can, all those issues can be reduced to two basic issues. Und all diese Sachen können auf zwei Dinge herabreduziert werden. Our need for acceptance and significance. Unser Bedürfnis nach Annahme und dass wir bedeutsam sind. In Isaiah 53, he was despised and rejected. Und in Jesaja 53 wurde er verachtet und zurückgewiesen. But he had a sense of acceptance and significance from the Father. Aber wusste, dass Annahme und Bedeutung bei Gott hatte. I want to try to communicate something that you have to really get from the Holy Spirit. Und ich möchte gerne etwas kommunizieren hier, das man nur vom Heiligen Geist empfangen kann. I don't think it can be, you're not going to get it if you're just listening intellectually. Und ich glaube nicht, dass man das versteht, wenn man einfach nur intellektuell zuhört. Really pray that the Holy Spirit speaks to your heart. Und ich möchte wirklich darum beten, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht. I want to talk about our time when one day we're going to be standing before Jesus. Und ich möchte von der Zeit sprechen, wenn wir einmal vor Jesus stehen werden. Someone said that vision is living with the end in mind. Jemand hat einmal gesagt, dass eine Vision haben bedeutet, das Ende schon vor Augen haben. Secular people try to picture their funeral and what people would say when they die. Und säkulare Menschen stellen sich vielleicht vor, wie das ist bei ihrem Begräbnis und was die Menschen dann über sie sagen werden. But we can go beyond that. Aber wir können darüber hinausgehen. We can picture ourselves sitting with Jesus Christ. Wir können uns vorstellen, dass wir mit Jesus Christus beieinander sitzen. In Romans chapter 14 verse 12. Und Römer 14 Vers 12. We are going to have to give an answer to him. Steht, dass wir ihm eine Antwort geben müssen. Every single one of us is going to have our time with him. Dass jeder einzelne von uns seine Zeit mit ihm haben wird. And he's going to review our life. Und wird unser Leben nochmal überschauen. And he's going to reward us. Und wird uns belohnen. And I want to kind of take you there today. Und ich möchte euch heute zu diesem Zeitpunkt so that we mitnehmen. Can picture ourselves there, dass wir uns vorstellen können, dort and zu then sein. Just come back here. und dann aber wieder zurückkehren ins Heute. And think about how we want to live our life. Und darüber nachdenken, wie wir unser Leben führen möchten. I'd like to go to the book of Colossians, chapter 1. Und ich möchte gerne in den Brief der Kolosser gehen, Kapitel 1. I would encourage you, please be reading your Bible. Und ich möchte euch echt ermutigen, dass ihr in euren Bibeln lest. In my private time this summer I read through the Gospel of Mark. Und heute im Sommer habe ich das Markus Evangelium durchgelesen. I studied it verse by verse, every single verse I went through in the Gospel of Mark. Und habe mir Vers für Vers vorgenommen und jeden einzelnen studiert. Meditated on every verse and then I went to the Old Testament, went to the book of Nehemiah. Habe also über jeden nachgedacht und bin dann ins Alte Testament zum Buch Nehemiah gegangen. Then I went to 1st and 2nd Thessalonians. Und dann habe ich die 2. Thessalonicher Briefe gemacht. Then I jumped back to the Old Testament and I went verse by verse through the story of Joseph. Und dann bin ich diese Josefsgeschichte durchgegangen, einen Vers nach dem anderen. Right into Moses. Und auch ins Buch Then Mose. Then I jumped back to the New Testament. Und dann bin ich wieder zurück ins Neue Testament. I studied the whole book of Hebrews verse by verse, just meditating on it. Und habe den Hebräerbrief durchgelesen und über Vers für Vers meditiert. You cannot believe what that does. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es einem dann and geht. You have to get a good version. Man muss eine gute Version the haben. The New Living Translation is such a fantastic version in English. Bibelübersetzung, die Neues Leben Bibel im Deutschen ist eine fantastische Übersetzung. There's phrases that we would read and nothing would happen. Es gibt so Phrasen, die liest man, aber es passiert nichts. But in this version, those little phrases just explode. Aber in dieser Wiedergabe kommen diese Phrasen, diese Bekannten einfach zu Leben. Sie explodieren. Ja, und so find a good translation. Also such dir wirklich eine gute Übersetzung. Read your Bible. Und lies in deiner Bibel. Don't wait for Sunday. Warte nicht darauf, dass Sonntag wird. Sunday is just a confirmation from the Lord about what He's doing in your life. Sonntag ist nur eine Bestätigung für das, was Gott sowieso schon in deinem Leben tut. You have to feed yourself. Du musst dich selbst nähren. This is how we grow up in the Lord. Und so wächst man im Herrn. Children are fed. Babies are fed. Kinder oder Babys werden gefüttert, genährt. But mature people feed themselves. Aber erwachsene Menschen nähren sich selbst. Don't wait for Sunday. Und wartet nicht okay, darauf, Colossians dass es Sonntag chapter wird. 1. Kolosser Kapitel 1. The same good news that came to you is going out over all the world. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist und wie es auch in aller Welt Frucht bringt. It is bearing fruit everywhere by changing lives. Es bringt überall Frucht, indem es Leben verändert. Yeah, it's good. See, this is the amazing translation. Also das ist die gute Übersetzung. This is so cool. Listen to this. Just follow the English and he'll just translate right from this also, version. Ja, ich übersetze einfach jetzt das Englische. Look at this. It is bearing fruit everywhere by changing lives. Also es bringt überall Frucht, das Evangelium, indem es Leben verändert. Just as it changed your lives. Genauso wie es euer Leben verändert hat. From the day you heard and understood the truth about God's wonderful grace. Von dem Tag an, als ihr zuerst gehört und verstanden habt die Wahrheit über Gottes wunderbare Gnade. I mean, that's 33 years ago for me. I just remember. Und das war wirklich vor 33 Jahren in meinem Leben, da ist das explodiert. Verse 13. Vers 13. For he rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Verse 15. Vers 15. Christ is the visible image of the invisible God. Er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Er war, bevor irgendetwas geschaffen wurde, und ist das der Höchste über aller Schöpfung. For through him God created everything. Denn durch ihn hat Gott alles gemacht. Jesus was not created. Jesus wurde nicht geschaffen. Jesus was before creation. Jesus war vor der Schöpfung. Because he is God. Weil er Gott ist. God the Son. Gott der Sohn. And he was in a human body. Und er war in einem menschlichen Körper. And he is our Lord. Now look, verse 22. Vers 22. He the Father has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. Er, der Vater, hat euch versöhnt mit sich selbst durch den Tod Christi in seinem physischen Leib. As a result, he the Father has brought you into his own presence. Und als Ergebnis hat er euch in die Gegenwart des Vaters gebracht. Watch this next part. Und dieser nächste Teil. And you are holy. Und ihr seid heilig. And blameless. Und makellos. As you stand before him. Wenn ihr vor ihm steht. Without a single fault. Ohne einen einzigen Fehler. It's unbelievable. We're going to talk about that right there. Und über genau das möchten wir sprechen. Because grasping that. Denn das zu verstehen, is the essence of our acceptance. Ist sozusagen das Fundament unserer Annahme. And if I can grasp that, I don't care what anybody thinks about me. Und wenn ich das verstanden habe, ist mir völlig egal, was irgendjemand über mich denkt. If I am walking with him. Denn wenn ich mit ihm gehe. The fear of man is a snare. Die Furcht vor Menschen ist wirklich eine Falle. Proverbs 29:25. Sprüche 29:25. It is a snare. Es ist eine Falle. It says in John 12 that many of the Pharisees actually did believe he was the Christ. Und in Johannes 12 steht, dass viele der Pharisäer tatsächlich geglaubt haben, dass er der Christus ist. Imagine that. Many of the Pharisees actually believed he's the Christ. Viele dieser Pharisäer haben daran geglaubt, dass er der Christus ist. But it says, aber es steht weiter, they did not confess it. Dass sie es nicht bekannt haben, Why? Ausgesprochen haben. Because Warum? They loved the praises of men. Weil sie so den Ruhm vor den Menschen so sehr geliebt haben. More than the praises of God. Mehr als den Ruhm vor Gott. He was right in their midst. Und er war mitten He unter was ihnen. Doing unbelievable miracles. Und hat unglaubliche Wunder getan. He was right there. Und er war dort. They knew he was the Christ. Und sie wussten, dass er der Christus And ist. Yet they loved the praises of men. Und trotzdem haben sie das Lob, die Hochachtung von Menschen We could even say they feared the praises. They feared losing the praises of men. Oder man könnte auch sagen, sie hatten Angst davor, den Zuspruch der Menschen zu verlieren. Okay, verse 6. Vers 6. Now just as you have accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. How did you receive him? Wie habt ihr ihn empfangen? By faith. Durch Glauben. You've got to follow him by faith. Und du musst auch ihm folgen im Glauben. You accepted him by receiving his word. Du hast ihn angenommen, indem du sein Wort angenommen hast. His promise of salvation. Und sein Versprechen der Errettung. That's how we continue. Und so fahren wir fort darin. By receiving more promises. Indem man noch mehr Versprechen von He Gott will annimmt, never leave us. Dass er uns nie verlässt. He works all things according to his purpose. Dass er alle Dinge nach seinem Willen wirkt. We've got to walk by faith. Und das bedeutet, wir müssen ihm Glauben geben. Now look at verse 7. Vers 7. Let your roots grow down into him. Seid nun verwurzelt in ihm. Let your roots. Also lasst eure Wurzeln. Let the deepest part of your being. Also das die tiefsten Tiefen eures Seins. Could we say your need for acceptance and significance? Kann man vielleicht auch sagen, dein Bedürfnis einfach angenommen zu sein und von Bedeutung zu sein. Let your deepest issues. Deine tiefsten Bedürfnisse. Grow down into him. Sollen wie Wurzeln hinabreichen in ihn. Because he understands. Denn er versteht das. You can't anything that you go down into, he's deeper. Denn je tiefer du hineingehst, er ist noch tiefer. Let your issues take root into who he is on our behalf. Also lass deine Bedürfnisse, die du hast, wirklich in ihm Wurzel fassen. And let your lives build on him. Und lass es zu, dass dein Leben auf ihn gebaut ist. Practically speaking, he is. Ganz praktisch gesprochen. If I'm accepted by him. Wenn ich durch ihn angenommen bin. Why do I live on the people? Warum schaue ich dann noch auf Menschen? Why do I care what my neighbor thinks? Und warum ist es mir nicht egal, was mein Nachbar denkt? Why do I let myself be manipulated? Warum lasse ich mich manipuliert werden? And my significance. Und meine Bedeutung. Why do I have to prove something to somebody else? Wieso muss ich etwas beweisen vor jemand anderem? Care what you think of me? Ist es mir wichtig, was er von mir denkt? I care what God thinks. Ich kümmere mich darum, was Gott über And mich we denkt. Build upon him. Und wir bauen so auf ihn. Then, and I added this, then and only then, dann, und das in Klammern habe ich dazu gefügt, und your nur faith, dann your faith will grow strong. Wird dein Glaube stark werden. In the truth you were taught, and you will overflow with thanksgiving. Dein Glaube wird stark werden in der Wahrheit, die wir gelehrt haben, und du wirst überfließen vor Dankbarkeit. What would it be like, wie wäre es, if we could live guilt-free, wenn wir ohne Schuldgefühle leben könnten? And a life of and a life captivated with thanksgiving. Und einfach in einem Leben ein Leben führen würden, das überfließt vor Dankbarkeit. Wäre das nicht unglaublich? This is the life we're called to live. Und das ist das Leben, wozu wir berufen sind. Thanksgiving. Ein Leben des Dankes. If I'm living a life of thanksgiving, I grasp it. Wenn ich ein Leben der Dankbarkeit lebe, dann schnapp ich's. I get it. Oder verstehe ich's, dann verstehe ich's. But many people don't get it. Aber viele verstehen es nicht. They're running around somehow. They're insecure. Irgendwie rennen sie herum, sind unsicher. In their relationship with God. Sind unsicher in ihrer Beziehung zu Gott. They don't feel accepted. Sie fühlen sich ja nicht angenommen von ihm. Then they get into this weird thing with codependence with people. Und dann kommt dieses eigenartige Phänomen dieser Co-Abhängigkeit mit anderen Menschen. And it gets weird, codependence. Und das Ganze ist irgendwie dann irgendwie eigenartig und komisch. If I scratch your back, will you scratch my back? Okay, wenn ich dich am Rücken kratze, kannst du dann an meinen Rücken kratzen? Thanks. I feel better. Danke, es geht mir schon besser. Do you feel better? Fühlst du dich auch schon gut? You gotta scratch mine now. That's codependence. Das ist so eine Co-Abhängigkeit. If I accept you, wenn ich dich annehme, wie du bist, will you accept me? Würdest du mich dann auch annehmen, wie ich I bin? I feel better. Jetzt geht's mir schon besser. You're important. Du bist ganz wichtig Am für mich. I important? Bin ich dir auch wichtig? Thanks. That's codependence. Das ist eine Co-Abhängigkeit. That's weird. Und die ist And if eigenartig, I start living ja? like that, where do I end up? Und wenn man so lebt, wo führt das hin? I'm now a slave. Ich bin ein Sklave And what geworden. If that person stops scratching my back? Was ist, wenn diese Person aufhört, mir den Rücken hey. Zu kratzen? Bitte kratz doch. Hey, was ist hey. Hier? I scratched your back. Ich habe dich auch gekratzt. Where am I? I'm like a slave. I'm lost. Bin ich wie ein Sklave? Ich bin verloren. Okay, let's continue. Okay. Okay, so I live a life of thanksgiving. It overflows with thanksgiving. Also ich lebe ein Leben Dankbarkeit. Es geht direkt über. Verse 9. Vers 9, 2 Vers. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in einem menschlichen Körper. Verse 10. Vers 10. So you also are complete, and I added this, completely accepted. Und so seid ihr auch vollkommen, und ich habe hinzugefügt, vollkommen angenommen. We are complete. God sees us like he sees Christ. Und wir sind vollkommen. Complete. Gott sieht ja uns, wie er Christus sieht. Faultless, blameless. Vollständig, ohne Makel. And completely accepted. Und völlig angenommen. Through your union with Christ. Durch deine Einheit now watch, here mit it comes. Christus. Und jetzt This kommt is going to be the message now. Verse 11. Jetzt kommen wir zum Kern. When you came to Christ, als ihr zu Christus kam, you were circumcised, wart ihr beschnitten. But not by a physical procedure. Aber nicht, oder seid ihr beschnitten worden, aber nicht durch einen physischen Akt. Everybody knows what circumcision is? Weiß jeder, was Beschneidung bedeutet? Okay. Okay. Jesus, watch this now. Next one. Christ performed a spiritual circumcision. Christus hat eine geistliche Beschneidung vorgenommen. Cutting away your sinful nature. Indem er deine sündige Natur abgeschnitten hat. Stay right there, don't move. On that slide. What does it mean that he cut away my sin nature? Aber was bedeutet das, dass er meine sündige Natur weggeschnitten hat? Because we all wrestle with it. Weil wir alle ja damit kämpfen. I don't understand. You cut it away and yet why is it still here? Also ich verstehe nicht, es wurde abgeschnitten und trotzdem kämpft man noch mit dieser Sache? Because he cut it away from the record. Denn er hat es abgeschnitten oder ausgelöscht aus der Buchführung. He cut it out of the record. Er hat es einfach aus dem Protokoll gestrichen. I mean, Austrians should know this stuff, right? The second book and all that kind of stuff, glaube, you Österreicher know. Sollten das wissen, dieses Buch. Right, cutting stuff out of the record, you know. Buch, Dinge, die aus dem Buch. Isn't that kind of normal here in Austria? Buchhaltung rausgenommen right? werden, ist das nicht irgendwie Things normal in Österreich? Out of the record, not recorded. Dinge, die nicht aufgenommen werden. Jesus cut our sin nature and all of its effects. Out of the record. Und so hat Christus unsere sündige Natur aus dem Buch gelöscht. How do I know that? Woher weiß ich das? Because it's in the next verse. Weil es im nächsten Vers Look steht. Look at verse 14. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Er hat die Aufzeichnungen über die Anschuldigungen gegen uns genommen und ans Kreuz genagelt. It's incredible. He took it away. Und er hat es einfach weggenommen. And this affects our life if we meditate on it. Und das hat wirklich eine Auswirkung auf unser Leben, now, wenn wir darüber nachdenken. Go to 1 Corinthians 3 and then I'm going to close it up. Gehen wir noch in den 1. Korintherbrief, 1. Korinther 3. Now watch. We're coming to the day that we will stand before the Lord. Wir kommen zu dem Tag, an dem wir vor dem Herrn 1 Corinthians 3 describes this day like no other chapter in the Bible. Und der 1. Korinther 3 beschreibt diese Tatsache näher als jedes andere Kapitel. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. Aber am Tag des Gerichts wird das Feuer offenbaren, das Werk eines jeden Einzelnen. The fire will show if a person's work has any value. Das Feuer wird zeigen, ob das Werk eines Menschen Wert hatte. And I put the word significance there. Und ich habe da das Wort Bedeutung eingefügt. If a man's work survives, that builder will receive a reward. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. The builder will be saved. Er selbst aber wird gerettet werden. But like someone barely escaping through a wall of fire. Doch so wie jemand, der also knapp dem Feuer entrinnt. The builder will be saved. He will still be completely accepted. Der Erbauer wird gerettet sein. Er wird immer noch vollkommen angenommen but sein. Like someone barely escaping through a wall of fire. Aber so wie jemand, der eben knapp dieser Feuerswand entronnen ist. I mean, he came to heaven like he was in a burning building on earth. Und er kam in den Himmel, als ob er gerade irgendwie aus einem brennenden Gebäude geflüchtet wäre. He died and it was like, oh man. Und er starb und ist da einfach raus. What a hellhole. Where am I? Höllenloch, wo bin ich jetzt? Ja? Where am I? Wo bin ich? Hi, I'm your angel. Hallo. We're taking a ride up to heaven right now. Dein Engel, wir nehmen dich jetzt begleiten. It'll take about 3 minutes. Dauert circa 3 Minuten. Really? Where? I died. Ich bin tot. Yeah, you died. Ja, du bist gerade gestorben. But you came out of earth like you just came out of a burning building. Du, aus diesem Leben scheidest du aus wie aus einem brennenden Gebäude. How did I die? Wie bin ich eigentlich gestorben? In a barroom brawl. In einer Bar, in einer Schlägerei, in einer drunk. Bar. Du warst betrunken. Someone stabbed you. Jemand hat dich erstochen. And here, now you're here. Und jetzt bist du hier. What were you doing in the bar? Was hast du eigentlich in der Bar gemacht? I don't know. Ich weiß nicht mehr. I think I'm in trouble. Ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten. Little bit, yeah. Ja, ein bisschen. Okay, look at this. We're going to appear before the Lord. Wir werden vor dem Herrn erscheinen. And he's going to ask us questions. Und er wird seine Fragen an uns richten. Okay, who's next? Come right in. Okay, wer ist der Nächste? Komm bitte herein. Nice to have you. I've been waiting for you. Schön, dich hier zu haben. Ich habe schon auf dich gewartet. Okay. You look a little bit nervous. Don't okay, be nervous. Du siehst etwas nervös aus. What we're going to do today is I'm going to go through your whole life. Was wir heute machen werden ist, wir werden uns dein Leben anschauen. Ask some questions. Und ich werde ein paar Fragen you can stellen. Actually ask me some questions. Und du kannst mir auch ein paar Fragen if stellen. If you want, I can even go into your mom's background and explain why. Wenn du willst, ich kann auch in den why you were the way you were. In die Hintergrundgeschichte deiner Mutter hineinschauen und dir erzählen, warum du so warst, wie du warst. Ask anything you want. We're just going to have a good time together. Du kannst alles fragen. Wir werden einfach eine okay. gute Zeit miteinander haben. I'm going to review everything that happened in your life. Also ich werde jetzt alles anschauen, was but in deinem Leben you so have war. To understand. Aber du musst eine Sache before we begin, bevor wir anfangen, is that nothing we talk about today is going to go on record as a charge. Dass irgendwas, was heute erwähnt wird, je irgendwo aufgeschrieben, festgehalten wird. Do you understand that? Verstehst du das? Because when we start talking about this, you could flip out. Denn wenn wir darüber okay. anfangen, darüber zu sprechen, now, flippst du vielleicht aus. We're going to talk about everything, your attitude, your motives, everything, every decision you've made in your life. Wir gehen in alles hinein, deine Einstellung, deine Motive, einfach jedes Detail deines Do you understand that nothing is going to be laid to your charge? Und du verstehst aber, dass eigentlich nichts irgendwie in eine Anschuldigung The fact that you are sitting here with me proves that you are completely accepted by me. Denn die Tatsache, dass du überhaupt hier sitzt, beruht darauf, dass du völlig angenommen bist. My father accepts you as though you were me. Mein Vater nimmt dich an, als ob du so, ich wäre. Are we ready for this? Okay, sind wir You're bereit? Not ready. Du bist noch okay, nicht ganz yeah, bereit. That's what they all say. Das sagen okay. alle. And then he goes through our life. Und dann geht durch unser Leben. Now this judgment seat is not about acceptance. Und in dieser Gerichtsszene geht es nicht Annahme. That judgment right there was about acceptance. Das Gericht am Kreuz, Da ging es um die Annahme. On the cross, that was the judgment. Am Kreuz, da ging es um das That's Gericht. Where we were accepted. Und da wurden wir auch angenommen. That judgment is past. Aber dieses Gericht ist Vergangenheit. We are sitting with the one who completely accepts us. Und wir sitzen dann mit dem einen beisammen, der uns völlig annimmt. Now unconditionally in himself. Und zwar vorbehaltlos durch And sich selbst. I think when we sit there, we're going to be so shocked. Und ich glaube, wenn wir dort sitzen werden, werden wir so schockiert About sein, how accepted we are. Wie angenommen wir sind bei Gott, that we're just going to sit there and we're going to say, charge me with something, please. Dass wir einfach so da sitzen werden und sagen, oh, du kannst ruhig eine Anschuldigung vorbringen. I can't, because if I charge you with anything, you'll be lost forever. Und Jesus wird sagen, das kann ich nicht, denn wenn ich eine Anschuldigung hervorbringe, dann wärst du für immer verloren. I feel uncomfortable. This is not possible. Okay, also ich fühle mich jetzt nicht wohl. Irgendwie ist das nicht möglich. Why do you feel uncomfortable? Wieso fühlst du dich nicht wohl? It's kind of not fair. Na, irgendwie ist es unfair. I mean, look at everything we've reviewed. Look at all of this false and all of this stuff. Schau mal all die Dinge, die wir jetzt durchgeschaut haben und durchbesprochen haben. I mean, it's like an encyclopedia. Das ist wie eine Enzyklopädie. Like a set of encyclopedias. Oder wie eine ganze Reihe von Enzyklopädien. Why are you so nervous? Warum bist du aber so nervös? Because I didn't do anything with my life. Weil ich mit meinem Leben nichts gemacht habe. When we sit there, und wenn wir dann dort sitzen, and we experience this unbelievable acceptance in him, und diese unglaubliche Annahme erleben, and every time he moves his hand, we see the scars in his hands. Und jedes Mal, wenn er seine Hände bewegt, sehen wir diese die Wundmale. This whole judgment is going to be about significance. In diesem ganzen Gericht wird es darum gehen, um die Bedeutung gehen. What I want you to understand is that you are completely accepted. Was ich, wo ich sicher gehen möchte, ist, dass du weißt, dass du angenommen bist. But this talk today is about your significance. Aber jetzt geht es um die Bedeutung, die du hattest. Because everything in my kingdom has significance. Denn alles in meinem Reich hat Bedeutung. Jesus is significant in the kingdom. Jesus ist bedeutend, macht einen Unterschied. He's the King of Kings and Lord of Lords. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Es ist nicht so eine Art Sozialismus oder Kommunismus. Jesus ist nicht nur ein Niemand, er ist bedeutsam. And it's not humble to say, well, I don't want any significance. Und es ist nicht demütig zu sagen, ich möchte jetzt keine Bedeutung irgendwie haben. Oh, Father, I don't want to be King of Kings. No. Ich möchte nicht König der Könige sein. Nein, no. Das ist. Let John be King of Kings. I gotta be humble. Johannes kann König der Könige sein. Ich. I'm the humble shepherd. Ich bin der Demütige hier. John, you take the crown. Okay, he's the king. Let's worship John. Lass uns alle Johannes anbeten. I don't want significance. I'm too humble. Mir geht es nicht um Bedeutung. Ich bin dafür zu demütig. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Jesus ist der König der Könige. His significance is to the glory of the Father. Und die Bedeutung, die hat, dient der every knee des Vaters. Shall bow. Every tongue will confess. Und jedes Knie wird sich beugen und that Jesus Christ bekennen, is Lord. Dass Jesus Christus der Herr ist. Philippians 3. Philipper 3. To the glory of the Father. 2. Philippians 2. To the glory of the Father. Zur Herrlichkeit, zur Ehre des Vaters. To the glory of the Father. Zur Ehre des Vaters. My significance in eternity is to the glory of the Father. Und meine Bedeutung in der Ewigkeit ist zur Ehre des Vaters. Because it was all by grace. Weil es alles durch Gnade geschehen ist. It reflects what he did in my life. Und es spiegelt das wider, was in meinem Leben getan hat. Jesus is on his throne. Und Jesus ist auf seinem Thron. And there's two people sitting next to him. Und da sitzen zwei Leute neben ihm. I'm convinced one's a guy, one's a girl. Ich bin davon überzeugt, dass einer ein Mann und einer eine Frau ist. Because women are just as spiritual as guys. Weil Frauen genauso geistlich sind wie Männer. Most of the time. Meistens. Okay. I think one's a guy, one's a girl. I just think it's going to... It's my guess. Also, das ist nur when we're watching up there, it's like, he was right. Yep, I was right. I told you. I knew it. See that? One's a guy, one's a girl. Okay. Now, they're up there. Okay, sie sind also dort. Wow, this is awesome, Lord. Und wow, das ist also unglaublich, Herr. Look at the kingdom, all the people. Schau mal das Reich an, all diese Menschen. This is really cool. Hey, isn't this cool? Echt yeah. Cool. Das ist nicht super me cool. And you, man, right and left. Ja, wir beide hier, links und Sorry. Rechts. Sorry, Lord. Okay, entschuldige. Isn't this cool? Ja. Hey Lord. Hey Herr. How long we sit here for? Wie lange sitzen wir hier noch? For eternity. Bis in Ewigkeit. Are you kidding me? So machst du Witze? We're going to sit here for eternity? Wir werden hier in alle Ewigkeit sitzen. This is your reward. Das ist deine Belohnung. I mean, I gotta sit here? Also hier, ich muss hier sitzen. I mean, they're all playing volleyball out there. I mean, I gotta sit here all like, and this is it? Und ich sitze hier und das war's? This is it? This is my reward? Das ist meine Belohnung? We're gonna do so much stuff in eternity. Wir werden so viele Dinge tun können in der Ewigkeit. That when we get there, dass wenn wir dort sind, we will wish that we used our time on earth, dass wir uns wünschen würden, dass wir die Zeit to be conformed into his image and prepared for being there. Dass wir also in sein Bild verwandelt werden und uns vorbereiten. And this is where Thanksgiving comes in. Und da kommt dieser Dank, diese Danksagung. Because we trust God. Weil wir auf Gott vertrauen. He accepted us in Christ. Und er hat uns angenommen in provided Christus. The plan. Und hat einen Plan and now he's got this course for us to walk. Und jetzt hat diesen Kurs hier, den wir entlang gehen sollen. Whoa. Thank you, Lord. Help me. Wow. Okay. Also danke, Herr. Whoa. Help me, Lord. Whoa. Boy, I'm really learning. Whoa, that was close. And we're walking this obstacle course with the Lord. Und das ist so wie ein Hindernislauf, den man mit dem and Herrn durchmacht. And he's with us. Und er ist and we're bei trusting uns, him. Und wir vertrauen we're ihm walking darin, by faith. Und gehen im Glauben. And we're actually realizing that he's incredibly faithful. Und uns wird bewusst, dass er wirklich unglaublich treu ist. So our heart is rejoicing with thanksgiving. Und so freut sich unser Herz und sagt Dank die ganze Zeit. And then we get to heaven. Und dann kommen wir im Himmel an. Do you think those two guys are going to sit there? Und glaubt ihr, dass diese beiden da sitzen werden? How long we got to sit here? Okay, wie lange müssen wir hier noch sitzen? For eternity. Bis in alle Ewigkeit. Really? Wirklich? Nah, I was just teasing. Come on. Ja, nur Spaß. Come on, you and me, the three of us. Komm, wir drei. I want to show you something that nobody knows yet. Ich möchte euch etwas zeigen, das wow, cool, man. Where are we going? Okay, just follow me. Wo geht's hin? Okay, we'll all be back later. Wir kommen später wieder. We'll be back. Thank you for your praise. Danke. And have a great afternoon. Danke für God bless you all. Bye-bye. Till later. Bis später dann. Come on. Could you imagine? We're looking at them like, where are they going? Und wir werden uns dann fragen, wo gehen die jetzt hin? I want to go. Ich will auch hin. And the angel says, no, sorry, please. Und dein Engel sagt, nein, tut mir leid. This way is the exit. Dort ist der Ausgang. People, the whole thing about significance. Die ganze Sache mit der Bedeutung. Is serving with Christ. Geht darauf zurück, mit Christus zu dienen. You served him here, you serve with him there. Du hast ihm hier gedient, du wirst ihm dort dienen. It's like, I'll just close with this. At Hillsong Conference. Ich möchte mit dem schließen. Also der Hillsong Conference in England. Da waren 5000 Menschen anwesend und es war unglaublich. Who you were totally blessed. Und egal wer du warst, du wurdest unglaublich gesegnet dort. I was totally blessed just worshiping. Und ich war unglaublich gesegnet, einfach nur dort zu sein. Except there was something inside. Aber es war etwas in mir. Do you know what was inside? Und wisst ihr, was das war? I want to be on the team that produces this. Ich wäre so gern bei dem Team dabei gewesen, dass dieses Sache I want to walk out with those guys that preached on the stage. Und ich möchte gerne mit denen zusammen sein, die gepredigt haben. I want to know how they're thinking. Ich würde gerne wissen, was sie denken. I want to know how this happened. Ich möchte gerne wissen, wie es zu diesem Ganzen I want to be on that team. Ich möchte auch ein Teil dieses Teams sein. I don't mind being here. It was fantastic. Ich meine, mir ist nichts ausgemacht, unten zu sitzen. I want to be on the team. Aber ich wäre so gerne auf dem Team, in dem Team gewesen. It's going to be like that in heaven. Und im Himmel wird everybody's auch so going to be blessed. Everybody. Jeder wird gesegnet. Wow, werden. Incredible. Jeder. Und es wird unglaublich sein. And then there's the team. Und dann gibt es aber auch das Team. And I want to be on the team. Und ich wäre so gern im Team. That blesses everybody else. Im Team, das ein Segen ist für alle anderen. Because that team gets to be with the Lord like all the time. Dieses Team wird mit dem Herrn sein können die ganze Zeit. Let's close because it's getting late. Ich möchte zum Schluss kommen, weil es schon etwas spät ist. Und ich möchte es gern beten. Today. You know, when you talk about this subject, some people get upset. Und es ist so, wenn ich über dieses Thema spreche, dann regen sich manche vielleicht auf. It's all about works and serving now. I knew it. Es geht immer um Werke und um Dienen. Ich wusste das schon vorher. No, it's about his grace. Aber es geht um seine Gnade. It's about wanting to express love through good deeds. Es geht darum, Liebe ausdrücken zu wollen. Out of a heart that is so thankful. Aus einem Herzen heraus, das so dankbar I'm so accepted. Und sich so angenommen fühlt. And as I sit there, and I say, Lord, it's not possible. Und ich dort sitzen werde, sage ich, das ist unmöglich. That nothing is to my charge. It's not possible. Dass nichts gegen mich verwendet werden wird. Das ist unmöglich. Let me go back. Lass mich zurückgehen nochmal. I want to go back, please. Lass mich zurückgehen in diesem One more chance. Eine Chance noch, bitte. It's too late, child. Nein, dafür ist es zu spät. But I didn't know. Aber ich wusste das ja nicht. You did know. Oh, ja, du hast es schon gewusst. You just didn't believe what you knew. Du hast noch nicht das geglaubt, was du wusstest. I am so sorry, Lord. I am so sorry. Vater, es tut mir so leid, Herr. I am so sorry. But I will worship you for all of eternity. Es tut mir so leid, aber ich werde dich anbeten. For all of your mercy toward me. Alle Ewigkeit, all deiner Barmherzigkeit mir gegenüber. The greatest sinner of all. Dem größten Sünder von allen. Who showed no thanks for all you did for me. Der keine Dankbarkeit gezeigt hat für all das, was du für mich getan hast. Ich werde dich anbeten als der barmherzigste Gott. Father, we pray this morning. Vater, wir beten heute Morgen. Our time is short on earth. Denn unsere Zeit ist kurz hier. To walk with you. Kurz, um mit dir zu gehen. Situations are ordained by you. Situationen werden von dir vorherbestimmt. For us to walk through. Damit wir durchgehen. To grow with you. Und dass wir wachsen in dir. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Maybe you don't have a relationship with God. Und vielleicht hast du nicht diese Beziehung mit Gott. You've never received His forgiveness. Du hast noch nie seine Vergebung für dich angenommen. Pray with me this morning. Bete mit mir heute Morgen. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. My sin. Vergib meine Sünde. That is all of my selfish thoughts and motives. Also all meine selbstsüchtigen Gedanken, meine selbstsüchtigen Motive. All the things I've done to hurt people. All die Dinge, die ich getan habe, um andere Menschen zu verletzen. And hurt you. Und auch dich verletzt. Forgive me for not living thankfully. Vergib mir, nicht mit Dankbarkeit gelebt zu haben. I pray. Forgive me through Jesus. Vergib mir bitte durch Jesus. And accept me. Und nimm mich an. Through the sacrifice durch dieses Opfer of Jesus on the cross. Durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Just say these words with your lips. Sprich diese Worte einfach mit deinen Lippen aus. God forgive me. Gott vergib mir. Just say those words. Sag's einfach. Real quiet. God forgive me. Ganz leise. Gott vergib mir. God forgive me. Gott through Jesus. Durch Jesus. Father, we pray for our church. Vater, wir bitten für unsere Gemeinde. We want to bring glory to your name. Wir möchten gerne deinem Namen Ehre machen. We wanna live our life with significance. Wir möchten unser Leben mit Bedeutsamkeit leben. By your grace. Durch deine Gnade. Out of a thankful heart. Aus diesem dankbaren Herzen. For our complete and total acceptance in Christ. Für unsere völlige Annahme, Herr, in Christus. I commit these thoughts to you. Wir befehlen wirklich diese Gedanken in deine Hände. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.